Berlin in den Jahren nach 1933. Damals war es für eine junge Frau sehr schwer, sich ganz alleine in der Großstadt zu behaupten. Celine, attraktiv, vital und sehr begabt, scheint dies beruflich erstaunlich gut zu gelingen. Wäre es bloß nicht zu diesem folgenschweren Rendezvous mit einem gewissen Friedrich an einem sanften Sommerabend am Ufer des Wannsees gekommen, dem eine Tochter namens Rose entspringt. Celi muss sich jetzt als alleinstehende Mutter durch das ohnehin immer unangenehmer werdende Leben vor dem nahenden Weltkrieg schlagen. In den Kriegswirren verliert sich Celis Spur. Jahrzehnte später versucht die Tochter, diese turbulenten 30er Jahre wieder zum Leben zu erwecken. Und wo es keine Erinnerungen gibt, muss die Fantasie einspringen. Aber es könnte so gewesen sein. Das einzig Erstaunliche an einem sanften Sommerabend. Eine Radioerzählung von Dieter Philippi. Wie aufhören? Tag und Nacht liegt ein Summen in der Luft. Hören Sie es? Es ist nicht einmal allein. Abends, wenn die üblichen Geräusche langsam verebben, tritt ein leises Rauschen dazu. Ein leises Rauschen mit einem Pfeifen darin. Ich wette, Sie ahnen nicht, was jetzt kommt. Es gibt noch ein drittes. Es gibt noch das leise Seufzen des Gemäuers, das durch das unmerkliche Ziehen und Zerren der Erdkrümmung in seinem Bestand gefährdet ist und dieses mit einem leisen Wimmern kundtut. Keine Krümmung, nichts Gebogenes, das nicht danach strebte, gerade und flach zu werden. Erwarten Sie bitte nicht, dass ich Ihnen einen Eindruck vom unheimlichsten, der fast unhörbaren Dauertöne vermittle. Der frühe Sommer, den der erste Südwind gebracht hat, belebt die Straßen an diesem späten Werktagnachmittag. In 1-2 Stunden schließen die Gehirne. Davon habe ich nichts gehört. In dieser großen Stadt harren so viele Aufgaben der Bewältigung, dass jeder der unzähligen Passanten, unterstützt von Senat, Behörden und Bund, von einer Straßenecke zur nächsten, von einem Eingang zum nächsten, von einer Vorstellung zur nächsten hastet, ständig Aufgaben und Pflichten erledigend in der Hoffnung, sein Soll zur Zufriedenheit aller erledigt zu haben. Ach ja, meine Füße liegen auf der Rückenlehne des Sessels und so ragen die Beine über die Fensterbank hinaus, geradewegs in den Himmel hinein. Eine Startrampe ins Glück. Wer benutzt sie, da ich in dieser Stellung liegend verhindert bin? Sie, werte Dame, Ihre Stimme klingt nach Glück. Sie können das Surren, Brummen, Dröhnen und Rauschen des Verkehrs, der das Getrappel der Fußgänger und deren gelegentliches Reden übertönt, nicht hören. Deshalb sage ich es Ihnen. Die Busspur wird von einigen Autos blockiert. Die Hostessen der städtischen Verkehrsgesellschaft diskutieren mit den erregten Busfahrern, die mal verspielten, mal angriffslustigen Bären gleichen, und wenden sich daraufhin den vergleichsweise freundlich kommunizierenden Walkie-Talkies zu, deren Rauschen und Scheppern von denjenigen des Verkehrs verschluckt wird. Auch die Worte der Hostessen und Busfahrer werden vom Verkehr, dem Ranghöchsten der Laute, übertönt. Als ich 5 oder 6 war, und das ist, Sie mögen es mir glauben oder nicht, eine kleine Ewigkeit her, ist meine Mutter mit mir für ein verlängertes Wochenende an die Nordsee gefahren. Es war unser einziger Urlaub, eine Art Urlaub, und der fand im Herbst statt. War diesem Meer damals nicht ein ähnliches Rauschen und Dröhnen zu eigen wie dieser Stadt, 50 Jahre später? dieser Stadt, meiner Mutter Zilli. Schade, dass Sie das Meer nicht hören können. In meinen Ohren klingt es noch nach. Wenn die Nordsee einem Raubtier gleicht, dann das Mittelmeer, dessen warmer Saum die Länder meiner Träume umschließt, einer freundlichen, aber distanzierten Hauskatze mit grünen Augen und, entschuldigen Sie, azurblauem Fell. Ich habe diese Stadt geliebt, wie man die erste Festung seiner Kindheit liebt. Und sei sie noch so verfallen, da sich in ihr Anregendes, Monströses und Überraschendes vereinigten und wir uns abends nach dem Bestehen der Abenteuer in unser hell erleuchtetes, warmes Zimmer zurückzogen, dessen Sicherheit spendende Großzügigkeit wir jedes Mal aufs Neue genossen. Zu Hause. Endlich zu Hause. Und die Tür zu. Peng. Und die Vorhänge zu. Ratsch. Und zweimal abgeschlossen. Und die Kommode vor die Tür geschoben. Hier kriegt uns keiner. Keiner. Hier erschreckt uns keiner. Und das Licht an. Klack. Klack, klack, klack. Wie schön, dass wir nicht mehr in der S-Bahn sind. Dass die Dunkelheit ausgesperrt ist und das Licht nicht plötzlich aussetzt und niemand aus dem Zug gestoßen wird. Wir machen abends das Licht gemeinsam aus und morgens machen wir es gemeinsam an. Das Glück hat nicht jeder. Aber bist du nicht trotzdem eine Pechmarie? Große Klappe, hohler Kopf. Großer Busen-Sahnetop. Das sagte ich nicht. Das dachte ich nicht einmal. Es reimte sich bloß. Nach ihrer prägnanten Replik, die auf eine für Kinder nicht zu entwirrende Weise eine Tatsache mit einer unzutreffenden Behauptung verknüpft hatte, sah ich mich genötigt, sanftere Töne anzuschlagen. Wie gut der Kakao schmeckt. Du bist nicht nur meine beste, sondern auch meine einzige Mutter. Weiß man's? Wie schön du unsere 22 Quadratmeter Wohnung eingerichtet hast. Kaum fallen die verblichenen Tapeten aus der Kaiserzeit auf, deren Ränder sich uns freundlich entgegenwölben. Kaum die überklebten Wasserflecken an der Decke. Kaum der mit künstlichen Blumen verzierte Schimmel an der Wand. Dein Sarkasmus kannst du dir ins Taschentuch schneuzen. Und wenn du den Kakao meinst, der ist mit Wasser gemacht, weil die Milch ausgegangen ist. Obwohl ich mir als Kind die Frage, wann kommt die Milch denn wieder, sie bleibt doch schon seit Jahren weg, durchaus hätte erlauben können, unterdrückte ich sie. Nicht, um mich im geheimnisvollen Wohlklang des Wortes Sarkasmus, das ich nicht verstand, zu sonnen, sondern um konzentriert darüber nachzusinnen, was es wohl war, das im Augenblick von mir gesagt werden wollte, sich mir aber nicht offen zeigte und derart Ursache der vorangegangenen missglückten Versuche war, es dennoch auszudrücken. Worin besteht der Zusammenhang zwischen Dunkelheit und Angst? Der besteht darin, dass du im Dunkeln Angst hast. Das ist logisch. Aber warum wird es abends dunkel? Mit meinem letzten Versuch gab ich Zilli die Gelegenheit, auf die sie schon Jahre gewartet hatte. Sie beugte sich vor, schaute mir über meinen Becher hinweg in die Augen und offenbarte mir das bestgehütete Geheimnis der Neuzeit. Es sind die Männer, die abends das große Licht ausschalten. Weil niemand sie daran hindert. Sieh einmal, mein Kind. Frauen, Kinder und andere Schwache zu erschrecken, ist die einzige Freude, die die Männer am Leben haben. Wer sind wir, dass wir ihnen das bisschen Lebenslust auch noch streitig machten? Sind wir Männer? Sollen sie nicht leben wie die Hunde? Mein Vater, wer immer es auch sei, tut sowas nicht. Herzchen, dein Vater ist der Oberlichtausschalter. Nein, das sagte sie nicht. Sie lächelte vieldeutig in ihre Rosenthal-Tasse, die sie am Tag zuvor in einem Trümmerhaufen gefunden hatte, und ich war gehalten, dies als Zustimmung aufzufassen. Dennoch änderte sich mein Verhältnis zu dem imaginären Vater nach diesen von mir gedachten Worten. Eine Beeinträchtigung meines Wohlbefindens stellte sich ein, die mich heute noch einmal im Jahr befällt, wenn ich im neuen Telefonbuch nachschlage und sehe, dass er noch lebt. Er durfte inzwischen auf die 80 zugehen, und sein jugendlicher Elan wird ihn nicht verlassen haben. Seine Gedanken sind wie junge Pferde, die einmal aufgeschreckt davongaloppieren und nicht leicht einzufangen sind. Der Vergleich stimmte, wenn Krokodile galoppieren könnten. Ich bin ein Mensch, auch wenn die Muskeln ruhen, die Knochen widersprechen. Wenn meine Nase ihre Spitze in das Meer des Schmerzes taucht. Und der Strom, der Licht mir bringt, versiegt ist, weil das Leben eins nur gibt, vom ersten Augenblick sein obligates Widerwort. Ich bin ein Mensch. Was sonst? Aber was ist der Mensch, dessen Glieder ihm trotzen, dessen Licht nicht zurückkehrt? Der steht auf der Schwelle von Zimmer und Klo und das Licht sucht und wankt. Und ehe das Rauschen des Kopfes ihm anhebt zur Antwort, da höre ich den Kühlschrank, der Zeichen mir gibt im rechten Moment. Aber wann wacht das Licht? Nicht, als ich den Kopf in die Welt stieß, nicht, als mein Sohn es mir nachtat. Es kam über mich, als ich nach den Sternen griff. Aber höret, es gibt keine Sterne. Ihr Leuchten ist bloß der sichtbare Makel der Dunkelheit. Oberbeleuchter, sagten Sie? Bei welchem Theater war er beschäftigt? Er arbeitete nicht fürs Theater. Es scheint, der Wahnsinn des Alleinseins packt und schüttelt ihn. Doch wieso, das frage ich Sie, ist hier nur von seinem Sohn die Rede? Er verschweigt uns seine Tochter, welche doch in schöner Hülle ganz gelassen vor mir steht. Wie? Gerade sprachen Sie wie er. Nein? Manchmal hört man vor sich, was im eigenen Kopf bloß klingt. Bisweilen im Wald, die Zweige knacken unter meinen Schuhen, höre ich ein Zirpen im Gebüsch. Ich nähere mich, doch da ist nichts. Keine Grille reibt geschäftig ihre Beinchen. In meinem Kopf, da zirpt's. Später dann, wenn auf einem Wiesenstück die Sippschaft den Grill aufstellt und ein Säugling im Wappi vor sich hin zirpt, ist die Ordnung freilich wiederhergestellt. Meine Mutter war Stenotypistin und trug unerhörte schwarze Strumpfhosen, deren Füße sie abgetrennt hatte. Ihr dichtes, glattes Haar war in kühnem Bogen knapp unterhalb der Ohren abgeschnitten. Der im Nacken aufsteigende und kurz vor den Ohren wieder abfallende Bogen erhielt augenfällig den Eindruck der laut klappernden Scheren, die sich wenige Wochen nach der Ankunft in der Stadt unter Protest der Friseuse ihrem langen Haar gewidmet hatten. Sie arbeitete in der Delikatessenabteilung einer Importfirma. Zu ihrem alltäglichen Vokabular gehörten Worte wie Espresso, Kokoscreme und Erdnussbutter. Herr Kieler legte ihr die Papiere morgens auf den Schreibtisch und holte sie nachmittags höchstpersönlich wieder ab. Die beiden anderen Sachbearbeiter der Abteilung mussten die Wege selber gehen. Zilli wohnte bei dem Reichsbahnbeamten Ottermann zur Untermiete. 17 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, befestigte Zilli über ihrem Bett einen tiefblauen Baldachin mit aufgenähten, goldglitzernden Sternen, unter deren Schutz sie Nacht für Nacht in den Schlaf glitt, während um sie herum das ungeschützte Leben weiterging. Die Konturen des Vaters zeichnen sich ab im Dampf der Lok, die ihren Ausübung seines Berufes durch Deutschland steuert. Groß geschwärztes, entschlossenes Gesicht, blaue, leuchtende Augen, das hintergründig selbstgewisse Lächeln dessen auf den Lippen, der seine Berufung als Erleuchtung erlebt. Das Pfeifen der Lok, das Ablassen des Dampfes, das Rattern der Waggons auf den Schienen. Da, ich höre das unerbittliche Nähern der Lok. Schon rast sie mit ohrenbetäubendem Lärm an mir vorbei. Ah. Und bremst quietschend. Sie hält an einer kleinen, von Heidegewächsen umstandenen Station in Ostpreußen, wo die reizende Tochter des Stationsvorstehers seit 3,5 Minuten, dies die Verspätung, hoffnungsvoll auch sie auf ihn wartet. Ludwig Ottermann war in der Verwaltung tätig. Eine ihm zu einem Viertel zugeteilte Sekretärin hatte bereits nach 3 Monaten gekündigt, da Ottermann in voller Gänze auf sie Anspruch erhob und dies äußerte, indem er sie am Arbeitsplatz verbal und handgreiflich belästigte. Die junge Frau teilte den Grund für diesen Entschluss in einer nicht eben guten Zeit ihrer Freundin mit, welche die ehemalige des Freundes der Cousine des Schwagers meines Vaters war. Über diese Kette, die auch anders aufgezäumt werden kann, dann wird der Schwager zum Cousin und mein Vater zum Schwager, gelangten Name und Faktum zu meinem Vater ins B. Die ihn zunächst mangels Detailreichtum wenig fesselnden Bemerkungen des Cousins und Schwagers entfachten seine Fantasie erst, als er Zilli kennenlernte und den Namen des Vermieters erfuhr. Sieht mal einer an. Der Ludwig Ottermann ist also der Louis von der City. Ludwig Ottermann. Übergewichtig, schütter und mit Glubschaugen im kugelrunden Gesicht, stiehlt sich, wann immer möglich, in Zillis Zimmer. Dort findet er den Geruch des Lasters auf allen Dingen ruhen. Er legt sich unter den Baldachin, atmet tief ein und aus und spinnt Pläne. Die Matratze knirscht unter seinem ausladenden Gesäß. Da hört er Zillis Schlüssel im Haustürschloss. Zilli und Ottermann hatten eines gemeinsam. Sie hingen dem Vegetarismus an. Bei einem Vortrag eines der natürlichen Hygieneschule angehörenden Doktors aus Austin, Texas, wurden sie miteinander bekannt. Nachdem der Redner in einer längeren Rede das Ausbleiben seines einst chronischen Räusperns während längeren Redens anschaulich demonstriert und mit dem Nichtverzehren von Milch und Milchprodukten begründet, sowie zum Abschluss auf den statistisch erwiesenen Zusammenhang von erhöhter Kriminalitätsrate und erhöhtem Milchkonsum hingewiesen hatte, wandte sich Ottermann der neben ihm sitzenden jungen Dame zu. Ich sehe diese Dinge immer wieder sehr gut augendiagnostisch. Artfremdes Eiweiß von der Kuh ist die Ursache für Arterienverkalkung, Eisenmangel, Krebs und Schnupfen. Kinder, denen der Rotz aus der Nase läuft, nennt man nicht umsonst Schweineschnauze. Sie werden durch den Genuss von Milch tierähnlich. Mögen Sie Milch? Igitt, igitt. Wenn wir die Reinheit natürlichen Lebens wollen, muss alles Tierische aus dem menschlichen Leben verbannt werden. Sie suchen ein schönes Zimmer? Statt die erste Frage mit Ja und die zweite mit Igittigit zu beantworten, vertauschte sie die Antworten. Vielleicht hatte Zilli, als sie sich in diesem Moment folgenschwer irrte, den Text nicht richtig gelernt. Denn mein Vater suchte sich Zilli aus, als er dringend eine Frau brauchte, die er mit gutem Gewissen schlecht behandeln konnte. Ganz instinktiv, ohne die Theorien der natürlichen Hygieneschule zu kennen, stürzte er sich mit Appetit auf artgleiche Eiweißsubstanzen. Ludwig Ottermann ist also der Louis von der Zilli. Das sagte er sich im Stillen und dreimal, als er meine Mutter schwängerte. Gerade so, als bekreuzigte er sich armlos. Denn mit den Armen stützte er sich vom Waldboden ab. Mit den laubverklebten Händen knöpfte er nach Verrichtung seines Bedürfnisses die Hose zu, traf der Form halber eine Verabredung und ging davon in die Wohlanständigkeit. Mein Vater heißt übrigens Friedrich Friedrich und war schon in jungen Jahren ein geistiger Überflieger der bodenständigen Art. Seine Mutter hätte ihn gerne dem Kaiser zu Ehren Wilhelm genannt, aber der Gatte kam ihr logisch. Der gegenwärtig Regierende heiße nur Wilhelm. Und Wilhelm Friedrich habe noch keiner geheißen. Der Familienname ließe sich nicht voranstellen, um ein korrektes Friedrich Wilhelm zu erreichen. Damit war der Wilhelm vom Tisch, das Essen nahm dessen Stelle ein und der Vater bewies kauend entweder seine sozialpsychologische oder seine genetische Zuständigkeit oder auch beide Zuständigkeiten, als er seiner geistigen Überlegenheit mit den Worten »Der Wilhelm II« könne auch als Quadrat-Wilhelm oder Doppel-Wilhelm gelesen werden, Ausdruck verlieh. Der Kompromiss war gefunden. Zilli hatte Friedrich Friedrich in einem Biergarten interessiert betrachtet, nachdem er ein Käsebrot zurückgewiesen hatte. Friedrich Friedrich, der keinen Harzer mochte, betrachtete seinerseits die ihn Betrachtende mit Interesse. Er prostete ihr zu, sie nickte schüchtern, blickte weg, er setzte nach. Man kam ins Gespräch und drei Tage später in den Wald. Du Wald, da gibt es kein Zaudern. Du See, ganz ohne Irrtum erkenne ich dich. Du laue Sommerluft, Reinheit und Liebe beseelen dich. Aber erkennt ihr auch mich? Ja, ich bin ein Mann. Tage und Nächte habe ich nachgedacht. Das Gesetz meines Lebens suchend, habe ich das Höchste gewagt. Ausgesetzt auf den Bergen schwindelerregenden Denkens, habe ich gedarbt, gezittert und gelitten. Doch wahre Größe findet stets noch ihren Lohn. Ich fand die Zeichen und deutete sie. Sie wiesen mir den Weg zu meinem eigenen Kantschen Imperativ, der da lautet: Sei, wer du kannst, damit du bist, was du willst, und willst, was du bist, dass du sein kannst. Klare, unmissverständliche Worte, Produkt eines klaren und reinen Geistes. Astlöcher, faszinieren sie. Bei jedem Größeren bleiben sie stehen und bekommen ein strenges Gesicht. Franziska wartet. Aber was geht mich erwarten an? Ich meine, alles geht vorüber und Zeit ist doch genug da, wenn man aus dem Vollen zu schöpfen weiß. Halten Sie Ihre Verabredung ein. Auch Franziska ist eine Frau. Das überrascht mich jetzt. Aber Sie müssen wissen, ich betreibe denkerische Studien. Wo ist das? An einem See. Es gibt derer viele. Suchen Sie sich einen aus. Ich höre kein Plätschern. Die Blätter rauschen nicht im Wind. Wer sagte, dass Wind ging? Haben Sie schon mal über die Gefahren der Kuhmilch nachgedacht? Sehen wir uns wieder, wenn ich zu ihr gehe? Vielleicht. Auf dem Jahrmarkt, vielleicht in der U-Bahn, vielleicht an einem See, wo Sie mit Ihrer jungen Frau Erholung suchen. Ihr Söhnchen Gerhard spielt im Sand. Wer spielt im Sand? Wer matscht herum? Ich habe große Pläne. Weil ich mich hier nicht so gut auskenne, habe ich auch einen großen Stadtplan. Der hängt in meinem Zimmer an der Wand. Milch trinke ich nur heimlich. Und nachts zähle ich die Sterne. Aber 100 sind das nie. Lassen Sie uns vernünftig miteinander reden, Silly. Sie wohnen zur Untermiete, ich wohne zur Untermiete. Sie haben kein Geld, ich habe kein Geld. Aber Franziskas Vater ist in der Partei. Wenn Sie mich wollen und auch etwas Glück dazu, dann haben wir uns Geld und Ruhm dazu. So schmiedet man das Glück. Das hat er natürlich nicht gesagt. Er sagte: Sie tun mir weh, Silly, so ungerecht, wie Sie zu mir sind. In die Verlobung mit Franziska bin ich hineingeschlittert wie ein Lehrling in einen Beruf, weil er dringend eine Lehrstelle braucht. Lieben Sie Franziska nicht? Ach, lieben, lieben. Sie stellen Kinderfragen. Was heißt das schon, lieben? Heute liebe ich Inis meinen Hund, gestern Franziska für 1-2 Minuten. Morgen fühle ich mich zu meiner goldenen Uhr hingezogen und übermorgen habe ich an meinem gesicherten Frühstücksei einen Narren gefressen. Ach was, er sagte... Ich liebe nur Sie, Silly. Milch habe ich immer nur mit großem Widerwillen getrunken. Sie haben mir die Augen geöffnet, wenn ich nur wüsste, wie ich es Ihnen vergelten könnte. Aber was ist schon Liebe? Wenn ich Franziska in den Harzer beißen sehe, weil das mit Franziska ist bald vorbei. Und der deutschen Frauentugend ist doch die Geduld. Ach was! Gehen Sie auf der Stelle zu Ihrer Franziska und lösen Sie noch heute Abend die Verlobung. Ich warte dort am Bootsanleger auf Sie. Bis 9 werde ich warten. Herr Friedrich blickte sie ob dieses Aufblitzens von Entschlossenheit entgeistert an, knallte die Hacken zusammen und stieß ein gehorsames Jawohl aus. Jawohl, Silly, zählen Sie nur bis 9. Ich werde tun, was Sie verlangen. Wie an einer Schnur gezogen, ging er geradenwegs davon. Seinen ungelenken Ausweichbewegungen vor den zahlreichen Bäumen war anzumerken, wie sehr sie ihm im Weg standen. Milch nicht mögen und Sterne zählen waren meines Wissens die einzigen auffälligen Seltsamkeiten meiner Mutter. Der allgemeine große Irrsinn hatte sich bei ihr in diesen Eigenheiten verdichtet. Manchmal allerdings hatte sie das Wort Erdnussbutter über und ersetzte es in den Korrespondenzen durch Brombeermarmelade. Herr Kieler korrigierte stillschweigend. Thank you. Wer geht da so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Friedrich mit deinem Kind. Im Sack. Wo sind sie? Zilli? Ich kann die Augen von meiner Hand nicht sehen. Oder hat sich ihr Gesicht beim Warten schwarz gefärbt? Wie kann ich's wissen? Denn einerseits fehlt mir der Spiegel und andererseits ist's auch zu dunkel, um einen Blick in ihn zu werfen. Mich hat inzwischen manches Ungemach ereilt. Die S-Bahn entgleiste, ich suchte ein Taxi und fand keins. Ich trank ein Gedeck, dann noch zwei und fand nun ein Taxi, doch suchte ich keines mehr. Meine Börse war jetzt leer. Ich entschied mich wackeren Sinns, den Fußweg anzutreten. Doch hatte die linke Sohle ein Loch. Da. Ja, da. Sie können's nicht sehen. Und ich stieß mir den Zeh an manchem spitzen Stein. So hat's denn bis 10:30 gedauert. Und Sie... Sie warten noch. Ich hatte doch nichts vor. Die Zeit war mir nicht lang. Ein Wind kam auf. Ich lauschte ihm und den Bäumen. Dem leisen Zwitschern der Vögel. Dem Plätschern des Wassers. Und dem leisen Plumm der überzähligen Eier, die zur Abendstund die überfüllten Nester zu verlassen haben. Vorhin habe ich das Plätschern auch noch gehört. Das Plumm allerdings nicht. Hat sich der Wind schon wieder gelegt? Ist es eine jener lauen Sommernächte, an denen wir keinen Laut zu vernehmen meinen? Und doch so Erstaunliches passiert, dass eines Tages die ganze Welt davon erfährt. Und all die wunderschönen Klänge erzählten mir vielstimmig das Märchen vom Fritze, der nach langen Umwegen endlich zu seiner Liebsten findet. Darauf zählte ich die Sterne. Ich kam bis 99, als ich die Schritte hörte. 100 müssen es aber schon sein. Sind 99 nicht genug? Zeig mir den, der nur die Kraft von Zweien zu schätzen wüsste. Kurz und knapp, ich habe mich losgesagt. Klingt nicht in solchen Nächten ein wunderbarer Ruf durch Wald und Feld? Als ob ein gut gelaunter Waldgeist den Menschen etwas spendet von seinem frohen Übermut. Nur euch, Cecilie, gilt heut dieser wunderbare Ruf. Die Menschheit tritt heut euch zu Ehren von ihrem Anrecht gern zurück. Ach, Friedrich, zwar ist es dunkel just, doch liegt ein Schimmer auf dem See und auch ein Glanz um dein Gesicht, das mir ganz hell wird. Nicht, dass ich zweifelte, aber hat es sich wirklich so zugetragen? Wie denn sonst? Aber Schauspielunterricht muss Ihr Herr Vater doch genommen haben. Wie kommen Sie darauf? Eines steht fest. Es war allein der Glanz von Zilles Augen, der es hell werden ließ. Nicht einmal das. Herr Friedrich rauchte, als er zurückkam. Jedes Mal, wenn er an der Zigarette zog. Meines Wissens gibt es keine wissenschaftlich beglaubigten Aussagen darüber, wie viele Beteiligte es braucht, um das Leben auf einen Weg zu bringen, der keine Abzweigungen mehr hat. Nach den Berechnungen meiner Mutter sind es 3 Beteiligte. Weder hat sie sich mitgerechnet, noch hat sie der nach der Begegnung mit Herrn Friedrich beschlossenen Endgültigkeit ihres scheußlichen Lebensweges die Chance einer Revision gelassen. 35 verdammte Male hat sich seit deiner Geburt die Erde um die Sonne gedreht und du hast immer noch keine Frau. Die Nullen deines Geburtsjahres sind keine Zierde, sie sind ein böses Omen. Du bist eine Doppelnull. Wie meinst du das? Such dir eine Frau. Wo, Mutti? Wo? Sie stehen nicht an den Ecken und bieten sich mehr an. Ach, sei ein Mann und keine Memme. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Und als solches hast du einen Mann zu sein. Soll ich im Park spazieren gehen? Liegen im Park die freien Frauen? Oder Kohlen hochholen? Was versprichst du dir davon? Irgendwo müssen die Antworten auf die drängenden Fragen des Lebens doch zu finden sein. Das ist kein Grund, 2 Stunden am Tag auf dem Klo zu sitzen. Habe ich nicht wie jeder Mensch das Recht auf Irrtum? Hans, du bist ein einziger Irrtum. Warte nur. Einmal komme ich ganz groß heraus. Ja, du so wenig wie der da. Es sei denn, ich nehme die Sache in die Hand. Dann zeige ich sogar dir, wo es lang geht. Du bist dir für keine noch so miese Drohung zu schade. Zieh dir was Warmes an, Mutti. Es wird kalt, wenn ich gehe. Wirst du mir dann einen echten Pelz schenken, ne? Adieu, Mutter. Ich werde noch heute Nacht einmal um den Körnerpark laufen. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Wenigstens sagte sich das meine Mutter. Ich erhebe Einspruch. Die Zeugin hat nicht wie eine Angeklagte behandelt zu werden. Abgelehnt. Diese komischen Leute und das Schicksal. Und das Schicksal stelle ich mir was anderes vor. Dass es seinen Lauf nimmt, meinetwegen. Aber doch nicht so miesepuckelig. Aber ich habe das nicht gedacht. Ja, was hast du denn gedacht? Das Schicksal ist das Schicksal ist das Schicksal. Keine weiteren Fragen mehr. Doch. Mich interessiert, wie sich Ihre Frau Mutter nach den erhebenden Stunden dieser Nacht gefühlt haben mag. War das Satzgefüge vorhin zu kompliziert gebaut? Ich deutete es doch an. Scheußlich. Sie fühlte sich, wie man sich nach der Mechanik wegen erbebenden 5 Minuten fühlt. Dann ging sie nach Hause. Was ist ein Irrtum? Weiterzugehen, wenn der Dachziegel schon fällt, ein Brett vor dem Kopf zu haben und zu glauben, es sei eine Brille? Ich bin kein Brillenträger. Entschuldige, aber ein Irrtum ist ein Irrtum ist ein Irrtum. Dasselbe gilt für das Schlüsselloch, wenn es sich nur nicht im Dunkeln versteckt hielte. Vielleicht erinnern Sie sich an mich. Mein Name ist Ottermann. Ich bin Ihr Vermieter. Sie kommen sehr spät nach Hause. Aber lieber Herr Lottermann, natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie stehen nachts oft vor meiner Zimmertür und was Sie dort tun, ist mir kein Rätsel. Sie haben mir erlaubt, in Ihrer Abwesenheit Ihr Zimmer zu inspizieren. Dabei sind mir die Reste eines Schokoladen-Osterhasen in die Hände gefallen. Was haben Sie dazu zu sagen? Nichts. Haben Sie den gegessen? Ihnen ist bekannt, dass in Schokolade Milch ist. Und dass Milch als solche die Kriminalitätsrate immens in die Höhe stellen muss. Über die harte Delinquenz von Frauen, die nachts herumstreunen, sind wir uns im Klaren. Wer wir? Wir! Als ich vorhin das Gartentor aufdrückte, hatte ich eine Eingebung. Da mir noch der 100. Stern fehlte und er nirgendwo zu finden war, stellte ich dem Schicksal folgende Falle. Ich dachte, wenn jetzt auch noch das Tor quietscht, fängt so das Unglück an. Wie? So? Wieso oder wieso? Was? Hat es gequietscht oder nicht? Es quietscht immer, das wissen Sie so gut wie ich. Morgen ziehe ich zu Gertraud. Wer ist Gertraud? Ja, wer ist eigentlich Gertraud? Sie kommt wie du aus Königs Wusterhausen und ist 5 Jahre vor dir in die Stadt gezogen. Einer Heirat wegen. Gertraud ist meine beste Freundin und glücklich verheiratet. Mit wem? Mit ihrem Mann. Sie packen jetzt gleich ihre 7 Sachen und verschwinden auf der Stelle. In Luft auflösen kann ich mich nicht. Das werden wir ja sehen. Wer wir? Auch hier irrte der Vermieter. Es waren 27 Kleidungsstücke und 14 andere Gegenstände, die Zilli unter dem strengen Blick des Vermieters in die 2 Pappkoffer packte. Schuhe und Strümpfe im Paar gezählt. Weil sie sich nicht beeilte und das Kofferpacken sie zudem kontemplativ stimmte, versetzte sie sich rein hypothetisch in die Lage einer jungen Frau, der nach einem scheußlichen Rendezvous nachts um 0.53 Uhr das Zimmer gekündigt wird. Neben Schmerz und unendlicher Verzweiflung beherrscht nur ein Gedanke die junge Frau. Sie will zu ihrem Friedrich. Aber sie hat die Adresse nicht. Weiß nur, irgendwo im Wedding. Der Wedding indes ist groß. Diesem zweitdümmsten Gedanken der Szene, so Zilli, die, als sie mit einem Besen unter dem Bett nach ihren Hausschuhen fischte, wegen dieser Vorstellung unwillig den Kopf schüttelte, schloss sich sogleich der Dümmste an. Er brachte der jungen Frau weiche Knie bei und war in der Tat saublöd. Denn er drehte sich um eine Heirat ganz in Weiß. Es läge Schnee und es geschehe in Friedrich, Friedrichs Bezirk. What about a white wedding in the white wedding? Zilli schloss erleichtert den Koffer. Gut, dass nicht ich so fühle. Das wäre erledigt. Aber hier irrte Zilli. Wurde Ihre Erkältung schlimmer? Nein. Ich habe das unbestimmte Gefühl, Sie nehmen mich hoch. Überhaupt fehlt Ihrer Erzählung das Gemütvolle, das Wahre, die echte Empfindung. In der Nacht ist sie bei Gertraud untergekommen, möchte ich wetten. Um was wetten wir denn? Vergessen Sie es. Sie hatte wenige Monate nach der Ankunft in der Stadt mit Gertraud gebrochen. Innerlich zumindest. Diese hatte sich das rechte Gesülze ihres Ehegesponses zu eigen gemacht und darüber hinaus allzu sehr mit ihren beiden Rotznasen angegeben, die dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten waren. Also sucht sie eine vertrauenerweckende Restauration. Die Zeit ist weit fortgeschritten und viel Bier und Schnaps die Kehlen hinuntergestürzt worden. Sie sieht keine Gesichter mehr durch die Fenster, vor denen sie anhält und für eine Minute die Koffer absetzt. Mit ihrem Albtraum und den zwei Koffern zieht sie durch die Stadt und fühlt sich nicht allein. Denn mit ihr ist ja das Unglück. Friedrich, nur für wenige Minuten irregeleitet und schon, obwohl unschuldig und reinen Herzens, mit schwerer Schuld beladen, streift ziellos, die Hände in den Hosentaschen vergraben, die Schultern hochgezogen und mit sich scheltend durch die Straßen. Währenddessen pirschen sich woanders in der Stadt im tiefen Schnee laut und vernehmlich knirschende Schritte an ein Opfer heran. Es ist Sommer. Von umherstreunenden Elementen, Hans an ihrer Spitze, attackiert, ruft Zille um Hilfe. Friedrich, der auf diese Rufe wie auf ein Zeichen des Himmels gewartet hat, rennt durch die halbe Stadt herbei, zieht seine Hände mit nie gesehener Geschicklichkeit aus den Hosentaschen und schlägt die vier Elemente in die Flucht. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Keine Worte jetzt. Nur das leise Rieseln des Schnees, das Klappern der Störche auf den Kaminen der Häuser, sanft aufbrandende Streicher. Und im Gleichmaß ihrer klopfenden Herzen marschiert am Südstern der Fackelzug des Gaues Süd-Südwest. Hätten Sie meiner Mutter beigestanden? Ich? Wieso ich? Ist das meine Geschichte? Ich bin eher schmächtig und nicht durchtrainiert. In der Obertertia geschah es, dass ich auf dem asphaltierten Schulhof umfiel. Vielleicht hatte sich ein Mitschüler zu geschwind in meiner Nähe fortbewegt. Vielleicht war eine kräftige Brise über die Stadt gefegt. In diesem unglücklichen Moment hielt ich in der einen Hand ein Butterbrot, während die andere, die rechte, sich in der wohligen Wärme der Hosentasche versteckt hielt. Der rechten brach nun das Handgelenk bei diesem Sturz, weil es mir von der Überraschung wie gebannt, sicherlich auch ein wenig unaufmerksam durch das Bemühen um schnelle Pausenentspannung nicht gelang, die Hand vor dem Aufprall aus der Hosentasche zu ziehen. Meine Versetzung geriet in Gefahr, weil ich nicht mehr schreiben konnte. In meinem Gehirn gibt und gab es keinen Griffel, der das Aufgenommene einritzte. Ein Glück, dass niemand meine Mutter belästigte. Sie hatte es sich in einem Hauseingang bequem gemacht. Auf einem Koffer saß sie, an den anderen lehnte sie sich an und döste unruhig bis 5 Uhr in der Frühe. Um diese Zeit verließen die ersten Bewohner das Haus, nicht ohne die in die Ecke gedrückte junge Frau, deren Blick zwar Abwesenheit, aber nicht den weniger örtlich als zeitlich entfernten Gegenstand ihrer Geistesgegenwart verriet, verdrossen zu mustern. Der Gegenstand ihrer Geistesgegenwart war, kurz und bündig, ich. Im Hauseingang der Kamphausenstraße Nummer 5 unterhielten wir uns um 5.12 Uhr zum ersten Mal. Hallo Kleines. Hallo Große, da bin ich. Du bist zu früh dran, es ist noch keine 8 Stunden her. Ich wollte nur mal vorbeischauen und fragen, wie es so geht. Ach, frag lieber nicht. Aber Rose, wirst du heißen? Vielleicht möchte ich aber lieber... Lass die Faxen. Die Namen ihrer Kinder suchen immer noch die Eltern aus. In 20 Jahren bist du dran. Einverstanden. Überschlagen wir die nächsten 20 Jahre. Besser noch die nächsten 100 Jahre. Nicht so hurtig, mein Kleines. Es hat schon seinen Sinn, dass Kinder langsam älter werden. Welchen denn nicht den, dass du mich brauchst, damit dir etwas klar wird? Du bist noch zu klein, um das beurteilen zu können. Oder damit dir etwas nicht klar wird. Was heißt denn überhaupt die nächsten 100 Jahre? Pünktlich in 9 Monaten stehst du bei mir auf der Matte. Sonst erzähle ich dir was. Und wenn ich nicht komme? Du kommst. Wo willst du denn sonst hin? Was hast du jetzt vor? Ich dachte, du hättest vielleicht eine Idee, so vorlaut wie du bist. Ein Kaffee täte gut. Auf dem Flughafen wird es einen guten Kaffee geben. Dort wartet eine Kanaille auf dich. Rede noch ein bisschen mit mir. Es wird mein letzter fürs Erste sein. Du Tu nicht wieder was Unüberlegtes. Jetzt aber. Denk du noch ein paar Monate nach und sprich dann noch einmal vor. Wer in den nächsten Monaten dank meiner orakelhaften Sprüche nachdachte, war meine Mutter. Sie fing schon damit an, nachdem sie sich in ihrem neuen Zimmer ausgeschlafen hatte, mehr oder weniger. Denn sie wurde vorzeitig von der Mangelserfahrung und wegen erhöhter Nervosität einzelne Worte in loser Folge artikulierenden Stimme eines ihr bis dahin unbekannten Mannes aus dem Schlaf geholt. Das neue Zimmer fand sie, indem sie sich von ihren Koffern erhob, die Glieder streckte und zum Flughafen ging, um den Tag mit einem nach Ferne schmeckenden Kaffee zu beginnen. Ich höre schon die stotternden Motoren der landenden Frühmaschine aus London. Gemächlich, als spürte sie, dass mit dem Flug viel Zeit gewonnen ist und sie von dem Gewinn ein paar Minuten für sich abzweigen darf, rollt sie aus und sucht den Stellplatz. Die Beamten der Grenzwache erheben sich und verlassen die Büroräume. Unter ihnen zwei Beamte des Sicherheitsdienstes, markige, rotwangige Burschen. Nicht von der Blässe des Gedankens angehaucht, sind sie Männer der Tat. Sagt der eine zum anderen. Coffee, please. Kaffee? Wo kommen Sie denn her? Right from the States to the Third Reich. Schwarz oder weiß? I'm white, but no milk. Also ich verstehe kein Wort. Don't worry, understanding is one of the best kept secrets. Ja, warten, nur mit oder ohne Milch? Don't you know about the dangers of milk food? Once upon a time, I ate a chocolate bunny. Also zwei Worte Deutsch hätten Sie doch lernen können, verdammt normal. Sie bereiten mir keinen freundlichen Empfang, Lady. Also ich verstehe immer noch kein Wort. Just say cheese. Also mit Milch. In diesem Moment wurde die Kontrollstelle geöffnet und entließ die ersten Passagiere der Maschine. Hansens Mutter blieb der Widerspruch von Cillys Anwesenheit vor ihrem Buffet und der soeben erst erfolgten Öffnung der Kontrollstelle nicht verborgen. Sie fühlte sich verhohlepiepelt. Von den Blicken, die sie auf meine Mutter warf, will ich lieber nicht sprechen. Und darüber, was sie sagte, gibt es nichts zu berichten, weil sie, garstige Grimassen schneidend, schwieg. Okay. Erschießen Sie mich. Ich bin eine weiße Mulattin, die einen schwarzen Kaffee möchte. Also denken Sie nicht, Sie können mich hinters Licht führen. Auf eine wie Sie habe ich schon lange gewartet. Bitte keine Milch in den Kaffee. Durch die Jägenglove und Leute anschmieren. Sehen Sie es mir wirklich nicht an? Ich weiß nicht. Sie haben eigenartige Augen. Der Kaffee schmeckt nicht. Haben Sie mal Espresso probiert? Schwarz und stark gezuckert? Ja, kommt der auch aus Afrika? Ich auch nicht. Sie haben einen Akzent? Das muss ein komisches Gefühl sein. Berlinerin, nicht wahr? Ja, so als brennt es einem unter der Haut, wie Nesselsucht. Na, eher wie diesen Kaffee trinken. Also manchmal stelle ich mir vor, wie es ist, ein Neger zu sein. Und kriege eine Gänsehaut. Und danke Gott, dass er mich da hingestellt hat, wo ich hingehöre. Wenn einer von uns beiden aus dem Busch kommt, dann Sie. Irgendwo musste meine Mutter ihre Aggressionen lassen. Hansens Mutter, die nicht begriff, wie ihr geschah, war nicht das falscheste Opfer. Doch lösen Aktionen Reaktionen aus. Sie schnaufte und schnaufte. Ich höre wieder nichts. Blickte von der Decke auf den Boden in die Ecke, aber ihr fiel nichts ein. Wie konnte ihre Reaktion einer Situation entsprechen, die sie nicht verstand? Gibt es in der Nähe einen Zimmernachweis? In ihrem eher trüben Gehirn ging Flutlicht an. Bei mir steht ein Zimmer leer. Klein, aber fein. Und deshalb nicht ganz billig. Was mir schon die ganze Zeit durch den Kopf geht, war Ihre Mutter Fremdsprachenkorrespondentin? Was tut das zur Sache? Es würde Ihre guten Englischkenntnisse erklären. Müssen sie erklärt werden, da sie hörbar welche hatte? Beruhigen würde es mich schon. Noch ein zweites irritiert mich. Sie sagten, Cilly verschlief den Tag. War denn kein Arbeitstag? Doch. Ja, und? Import Schröder, Delikatessen. Herr Kieler, sind Sie's? Ja. Cilly hier. Ich habe Probleme. Wer hat das nicht? Liegt es an der U-Bahn? Nein. Mein Leben ist entgleist. Können wir es wieder in Schwung bringen? Ja. Ich möchte mich jetzt hinlegen und lange, lange schlafen. Und wenn ich dann aufwache, habe ich wieder die Kraft, um mir die Dinge so zu ordnen, dass ich sie bewältigen kann. Tun Sie das. Ich werde zu Schröder sagen, dass Sie an einem akuten Embolie-Karzinom mit defizitärer Insomnie erkrankt sind. Ihre Ferndiagnose trifft es genau. Darauf beschränken sich leider meine medizinischen Fähigkeiten. Und auch Ihr Hausmittel schlägt bei mir nicht an. Ich lege mich abends hin, schlafe recht gut ein und falle oft in einen tiefen, süßen Schlaf. Kandierte Träume. Ich werde ins Gegenteil verkehrt. Aus Bedrohung wird Liebe, aus Angst, Geborgenheit. Je schlimmer der Tag, umso schöner der Traum. Beim Aufwachen fühlt sich der Tag an. Wie ein Schlag ins Kontor. Sie haben auch Probleme? Es ist bewölkt, alles ist grau und grau, da ist kein Schatten zum Überspringen. Ihnen hätte ich zugetraut, Licht zu machen. Na, sind wir heute auch fleißig, Fräulein Zilli? Machen wir heute fleißig Licht? Ich zähle täglich Ihre Flohbisse. Und wie viele haben Sie? Sie sind doch vom Affen gebissen, wie alle, die was zu sagen haben. Machen wir ein andermal weiter. Ja, wenn's spannend wird. Schlafen Sie gut. Sie haben Talent. Hallo, Fräulein mein. Können Sie mich, meine Mutter meinte, hören, weil heute so ein schöner, so antworten ist sie. Doch. Das Zimmer war klein, aber oh weh. Dass sich in dem Zimmer außer meiner Mutter noch Wanzen, Kellerasseln und Schaben aufhielten, hätte sie nicht sagen können, da sie mit den Tieren, die sie antraf, keinen bestimmten Namen verband. Herr Kieler kam nicht auf das Gespräch zurück. Hansens Mutter jedoch sandte stechende Blicke aus, die Gewissheit über ein dunkles, vielleicht rabenschwarzes, subkutanes Schimmern bringen sollten. Zillis mutmaßliches Mulattinnendasein war dem Derben angeschmiert worden sein, allemal vorzuziehen. Das habe ich nun von meiner Gutmütigkeit, musste sie sich überraschend eingestehen, als ihre von der anschwellenden Bauchpartie abgelenkten Blicke nach Monaten auf diese fielen. Auch wenn Hans noch nicht zum Zuge gekommen war, mussten jetzt Sitte und Anstand verteidigt werden. Sie müssen sofort raus. Trotzdem wünsche ich Ihnen und Ihrem Nachwuchs von Herzen alle Gute. Und kommen Sie doch ruhig mal, na, falls Sie zufällig im Vorderhaus zu tun haben sollten, auf einen Kaffee vorbei. Zilli hatte sich vorsorglich nach einer eigenen Wohnung umgesehen und sollte in 5 Wochen ins Hinterhaus ziehen. Sie ging ein letztes Mal in ihr Zimmer und beobachtete dort eine junge, schwangere Frau, deren Notlage es mit sich brachte, dass der Name Gertraud wieder an Wohlklang gewann. Freundschaftlich riet sie der jungen Frau, eine Schachtel Oropax als Schutz für Leib und Seele mit in das provisorische Quartier zu nehmen. Von nun an nahm die Geschichte ihren unaufhaltsamen Lauf. Alsbald sollte ich Franziska heiraten, die Mutter meines zukünftigen Sohnes, deren Vater, dem ich ehrfürchtig vertraute, mir beruflich den Weg ebnete. Bald sollte ich wichtige Aufgaben übernehmen. Eigene Sekretärinnen und Adjutanten, eigene Fußabtreter und Chauffeure. Da gab es nur eine Frau, die mir folgen konnte. Mein mir von ihr bereitetes Heim war Stätte himmlischen Friedens und neue kraftspendende Rast. Die Schwerter der Gerechtigkeit als Schwingen der Liebe in den Höhen des Eros. Franziska, treu und tapfer unterlegen, engelgleich und stramm geknöpft. Ja, auch ich war einst Schmied in Arkadien. Die Frau war das Feuer, die Heirat der Amboss, die Wahrheit der Hammer und mein Sohn das Huf. Ist es jetzt soweit? Du bist überfällig. Ich dachte schon, du kommst wirklich nicht. Es ist eine traurige Tatsache, dass Kinder es den Eltern nie, aber auch nie recht machen können. Na, wenn es um die Gesundheit geht? Das ist kein freundlicher Empfang, Zilli. Ich bin sehr erschöpft und nicht erpicht auf endlose Diskussionen, kaum dass du da bist. War das eben mein Vater? Weiß nicht. Solltest du aber. Hab nicht hingehört. Was meinte er mit das Huf? Pferdehuf? Sein Sohn ein Pferdehuf? Die Väter seiner Generation nahmen es nicht so genau. Und du? Ich schon. Meine Tochter ist eine Rose. Zweifellos war es beruhigend, als Rose und nicht als Pferdehuf auf die Welt gekommen zu sein. Bei jedem Schritt ein metallisches Klacken auf dem Pflaster. Und wenn Pferdehufe in Gruppen auftreten, nicht auszudenken. Ich jedenfalls war ein liebliches Gewächs, dessen erste gedankliche Anstrengungen sich mit der Frage beschäftigten, ob ich wirklich eine Rose war oder nur so hieß. Um solche existenziellen Konflikte bei meinen Kindern auszuschließen, entschloss ich mich früh, ihnen unzweideutige Namen zu geben, wie etwa Eumel oder... Moment, halt, stopp. Sie haben geraume Zeit auf die Umstände ihrer Zeugung verwendet. Kaum sind Sie auf der Welt, denken Sie an eigene Kinder. Was ist mit Ihrem Vater? Hat Ihre Mutter denn nicht, wie es sich gehört, dem Vater die glückliche Geburt seiner Tochter Rose angezeigt? Sie wählte 333 auf dem Telefon. Hauptstelle HB, römisch 2, Friedrich. Hello? Hello? This is London calling. Hello? Wie? Hello? Was? Reden Sie doch Deutsch, Mann. The secretary of Sir Walter Raleigh has a message for you. The child is born. I repeat, the child is born. Next meeting at UK 2412. Kollege Friedrich, bis Weihnachten ist noch einiges hin. Ich hoffe für Sie, dass Sie eine Erklärung parat haben. Weihnachten? Wieso Weihnachten? Ihre Mutter war von einem geradezu überirdischen Humor beseelt. Aber nur in Ihrem Kopf. Haben Sie das etwa erfunden? Nein, das habe ich erfunden. Der Reiz dieser Szene erschöpfte sich bereits im detailgenauen Ausmalen. Ach, was für ein Spiel treiben Sie mit mir? Bin ich denn der Pudel, der begossen und düpiert vor dem Tor zur Weisheit lauert? Kaum wage ich mich hervor, spüre ich die Keule der Klugschnackerei auf meinem Kopf tiefe Wunden hinterlassen. Hat sie nun oder hat sie nicht? Selbstverständlich habe ich nicht. Nur einmal habe ich diesen Fritze noch gesehen. 5 Jahre später. Erzählst du oder erzähle ich? Du, meine Hagebutte, erzählst. Meine Mutter entdeckte ihn in einen beruflichen Erfolg feiernden Männerrunde. Sie versuchte dieser unheimlichen Begegnung mit einer Analyse der faschistischen Gefühlserhebung im privaten Raum hier, im Hinterraum eines Cafés, entgegenzutreten und machte 5 Phasen aus. Das gemütliche Beisammensein mehrerer Männer, den gemütlichen Umtrunk, das Umschlagen des ersten Lärms in gefühlvolle Besinnlichkeit, woraus stets das bewegte Anstimmen völkischen Liedgutes erwachse, dessen Absingen mit einer ausgelassenen Tobsucht als Ausdruck erfüllenden, ganz bei sich selbst Seins seinen krönenden Abschluss finde. War doch ganz gut für damals. Als sie von ihrem Gedankenflug zurückkehrte, saß die Männerrunde trotz der trefflichen Analyse in ihrer durch nichts zu erschütternden Materialität auf breiten Ärschen da, und erfüllte den Raum nach wie vor mit der unerbittlichen Faktizität deutscher Geschichte. Das schroffe Nebeneinander von gedanklichem Höhenflug und empirischer Faktizität bekam meiner Mutter überhaupt nicht. Denken ist wie Atmen. Es gehört zum Leben, aber es fällt nicht weiter auf. Und wenn es unterbleibt, fällt es ebenfalls nicht weiter auf. Nun waren diese das Denken für null und nichtig erklärenden Bemerkungen ihrerseits ein Resultat des Denkens und hätten Zilli nicht weiter beeindrucken sollen. Doch forscht der Mensch, der seine Ruhe haben will, nur so lange, bis er eine plausible Bemäntelung für diese ganz und gar unphilosophische Bestrebung gefunden hat. 3 Tage kämpfte sie mit sich. Dann entschloss sie sich, der tauben Flut alltäglicher Beschwernis nachzugeben, um einer sie seit Jahren belastenden, aber nicht abgesprochenen Verpflichtung zu entkommen. Ich könnte ja kommen nicht mehr. Ich war inzwischen 5 und meine kleinen Freunde und Freundinnen kamen nach und nach in dieselbe familiäre Lage, die mein Leben schon vor meiner Geburt bestimmte, keinen Vater zu haben. Wir lebten im Hinterhaus und hatten vor uns fast in Reichweite das Vorderhaus, von dem aus Hans eines Tages begann, mir, wenn meine Mutter nicht zu Hause war, schwer deutbare Zeichen zu geben. Denn Hansens Mutter hatte sich weitere Gedanken über die ewige Jungfrau gemacht und setzte ihn schließlich mit den Worten: Versuch's doch mal bei der Kleinen vom Hinterhaus ein zweites Mal auf Zilli an. Hans glaubte, mit einem tiefen Blick in die Augen der Mutter deren wahre Absichten ergründet zu haben, und wandte sich mir zu. Nach der vierten, unentschlüsselbaren Botschaft trafen wir zufällig im Hof aufeinander. Er deutete meinen fragenden und konsternierten Gesichtsausdruck als den Beginn einer wunderbaren Freundschaft und lud mich auf eine Limo in den Keller seiner Mutter ein. Deutsches Mädel, vertrau mir. Du könntest meine Tochter sein. Danke, das muss wirklich nicht sein. Ich habe deine Mutter geliebt. Gott habe sie selig. Und jetzt werde ich dich lieben. Meine Mutter lebt. Meine Großmutter ist neulich gestorben. Stimmt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Werde nicht widerspenstig. Der Ruf des Vaterlandes wird bald auch an mich ergehen. Erst dank der Erfahrung unserer tiefen Begegnung bin ich der Mann, der diesem Rufe folgen kann. Morgen ist in der ganzen Welt Krieg und du machst heute schon Mist. Ich will doch bloß mal gucken. Bei mir landete diese Schweinebacke so wenig wie bei Zilli, der ich von Hansens Annäherungsversuchen erzählte. Sie raste einige Minuten, fiel übergangslos in eine tiefe Depression, um dann wieder zu rasen, auf die Straße und zur nächsten Polizeidienststelle. Ein durch die in verschiedenen Männergruppen gewonnene Selbsterfahrung seelisch bereicherter Polizist sprach am nächsten Tag schüchtern und mit einem vereinnahmenden Lächeln um Abbitte flehend bei Hansens Mutter vor. Diese geriet ungeachtet des bekundeten Verständnisses in eine Krise, aus der sie sich mit einem eiskalten Rachefeldzug befreite. Mit Hans im Schlepptau sprach sie bei der Hausverwaltung vor, damit er bestätigte, was sie sich ausgedacht hatte, dass Zilli pro Nacht 3 bis 4 verschiedene Männer empfange. In den Monaten, die diesen Komplikationen vorausgingen, beschränkte sich die außerbetriebliche Kommunikation in der Delikatessenabteilung auf 2 Verkündigungen des Vorgesetzten, die jeweils das vormittägliche Aus- und das nachmittägliche Anschalten des Lichts begleiteten. Herr Kieler durchschritt mit lauten Schritten und einer für Zilli unübersehbaren Präsenz das kleine Büro der Sachbearbeiter hin zum Schalter, betätigte ihn und sagte: Es werde Nacht, sprach er, und es ward Nacht. Nachmittags, wenn er das Licht wieder einschaltete, hieß es dann: Es werde Licht, sprach er, und es ward Licht. Damit entschied Zilli schließlich, war er unter den gegenwärtigen Umständen zu weit gegangen. Import Schröder Delikatessen zum Essen? Ich kündige, ich komme nicht mehr. Welche Laus ist Ihnen heute über die Leber gelaufen? Vielleicht komme ich ins Gefängnis. Was ist denn los, dass ich nirgendwo bleiben kann? Warum suchen die Leute sich mich aus? Sieht man mir an, dass ich heimlich Schokolade esse? Nein. Ganz ehrlich nicht? Ganz ehrlich nicht. Machen Sie keine blöden Witze. Trotzdem ist mir die Wohnung gekündigt worden. Ich musste schon vor einiger Zeit meine große Wohnung verlassen. Aber Sie haben nicht einmal eine naseweiße Göre. Die brauche ich nicht, um unglücklich zu sein. Genau das ist es. Sie wollen König sein. Alles wissen Sie besser. Sogar bessere Sorgen haben Sie. Ich habe genug davon. Außer den Sorgen habe ich ein 1/2 Pfund Espresso für Sie abgezweigt. Das ist Bestechung. Nehmen Sie es als Beitrag zu Ihrer innerbetrieblichen Fortbildung. Von Ihnen nehme ich nichts an. Lieber von Schröder? Der ist zwar blöd, versteckt es aber nicht. Es handelt sich um eine Abfindung. Unsere Abteilung schließt in 6 Wochen. Sehen Sie, das nenne ich weibliche Intuition. Dabei erwiesen sich die Befürchtungen bei Ruhe besehen, also nach der Kündigung als gegenstandslos. Andere Mieter verbürgten sich für die Integrität meiner Mutter. Wir konnten bleiben. Hansens Mutter verging erst mal das Grinsen. Und meine Mutter kellnerte. In den folgenden 2 Jahren verlor ich zusehends meine kindliche Unbeschwertheit, wusste aber nicht wieso und befragte meine Mutter zu diesem Thema. Im Frühling antwortete sie, weil die Blumen noch nicht blühen. Im Sommer, warte ab, wenn es aufhört zu regnen, dann. Bald ist wieder Sommer. Und im Winter? Dir steckt noch die Grippe in den Knochen. Dann fand sie doch noch ihren 100. Stern. Ich bin sicher, dass sie inzwischen ebenfalls ihre kindliche Phase zu einem größeren Teil überwunden und das Sternezählen aufgegeben hatte, dass sie ganz im Gegenteil keine Sterne mehr sehen konnte. An einem hellen, kühlen Oktobertag geschah etwas, das heute ihre Tränendrüsen zu reizen und ihrer Sentimentalität zu schmeicheln vermag, vor einem halben Jahrhundert aber nicht einmal ihre Katze hinter dem Ofen hervorgelockt hätte. Also schenken Sie sich eine Gefühlsaufwallung, die einzig dem Zeitpunkt und nicht dem Anlass geschuldet ist. Zilli befand sich auf dem Rückweg von der Markthalle, wo sie das Ergebnis unserer Wildfruchtsammlung verkauft hatte. Pro Fruchtsorte umkreisten wir einmal mit der Ringbahn die Stadt. Sie schlenkerte in Gedanken versunken, die ich nicht kenne, mit der großen Einkaufstasche, die zwei weitere Leere enthielt, als ihr der Stern entgegenkam. Er war auf die linke Seite des Mantels genäht, den Herr Kieler trug, der in der Belle Alliance Straße grußlos an ihr vorbeiging. Zilli rief ihm nach. Er blieb stehen. Sie lächelten sich verlegen an. Zilli fühlte sich wegen seines Lächelns gleich wieder erleichtert und erlebte, wie es anlässlich von peinlichen Ereignissen, an denen man sich überraschend beteiligt findet, manchmal geschieht, einen intensiven Moment geistig-moralischer Levitation, welche sie der Situation so sehr enthob, dass sie auf der Stelle das halbe Pfund Espresso angenommen hätte, sonst aber zu keiner weiteren Geste fähig war, weswegen man wortlos auseinanderging. Zu Hause fand sie mich in dem kindlichen Entsetzen vor, das auf die erste Ahnung vom unerbittlichen Verrinnen der Zeit folgt. Bald ist wieder Frühling. Zilli, ich glaube, ich kriege graue Haare. Es ist der Kalk, der von der Decke rieselt. Gestern hat es auch gerieselt und ich hatte keine grauen Haare. Du hast gestern nicht in den Spiegel geschaut. Aber warum hast du gestern gesagt, du bist die schönste Rose dieser Stadt? Eine muss es ja sein. Keiner sonst ist der Meinung. Weil sie neidisch auf dich sind. Die schönste Rose mit Kalk auf den Haaren? Das ist der Morgentau. Zilli, ich habe nachgedacht. Ich kann nur eine Rose sein, wenn du auch eine bist. Bist du eine? Deine Fragen gehen mir auf den Keks. Dann bin ich keine. Du bist eine Rose, eine Rose, eine Rose. Natürlich hieß ich bloß so. Ich war das Blumenmuster an den Wänden von Zillis innerstem Kabinett. Deswegen legte ich mich schlafen und weigerte mich einige Tage lang aufzustehen. Aus dem Phlegma riss mich die wieder einmal kofferpackende Zilli. Sie hatte Entschlüsse meinen Zustand und die historischen Zeitläufe betreffend gefasst, deren inhaltliche Substanz jedoch von ihrer widersprüchlichen Haltung zum Denken stark angegriffen war. Nach mehrmaligem Umsteigen, 2 Tagen und der Fährenüberfahrt, kamen wir auf der Nordseeinsel an. »Tief durchatmen«, sagte sie. Am 3. Tag, einem Tag vor unserer vermeintlichen Abreise, hielt sie mir am Strand unter tiefliegenden Novemberwolken eine längere Rede, von der ich kein Wort verstand. Das Tosen des Meeres und das Pfeifen des Windes übertönten ihre Stimme um ein Vielfaches. Zilli grub tief in sich nach jedem einzelnen Wort. Die rechte Hand untermalte mit lebhaften Gesten die unhörbare Aussprache der Fundstücke, während die linke Mühe hatte, den Hut auf dem Kopf festzuhalten. Bei jedem Aufbrausen der Brandung nickte ich gehorsam. Jede Windböe quittierte ich mit einem mein resigniertes Einverständnis ausdrückenden Schulterzucken. Das Kunststück vollendete meine Mutter, als sie mir am folgenden Morgen eröffnete, dass sie alleine zurückfahren werde. Sie gab ihrem Rückzug den Namen Kinderverschickung. Du hast mich wieder belogen. In Zeiten wie diesen beschwindeln alle Eltern ihre Kinder. Warum sollte ich eine Ausnahme machen? Weil du jemand Besonderes bist. Sei nicht kindisch. Bin ich nicht. Ich lüge auch. Aha, du lügst auch. Kinder sollen aber die Wahrheit sagen. Wie könnten sie das, wenn sie von den Erwachsenen belogen werden? Indem sie ihren Eltern ein wenig entgegenkommen. Das bin ich am Tage meiner Geburt. Okay, damit du es verstehst. Du kannst nicht die Wahrheit sagen und du darfst es nicht. Du sollst bloß. Kinder können das ganz instinktiv. Nur du machst Ärger. Du machst mich im Kopf so wirr, dass es rauscht. Ja, heute siehst du wirklich alt aus. Abschließend drohte ich ihr damit, ihr einst, wenn ich groß wäre, und noch intelligenter zu beweisen, wie einfach es sei, die Wahrheit zu sagen und wie gut ich diese Disziplin beherrschen würde. Sie aber lächelte bloß herablassend und verschwand auf der Fähre und auf Nimmerwiedersehen und behielt zudem noch recht. Ihr konnte ich es nie beweisen. Hören Sie überhaupt noch zu? Hm? Was? Ja. Was habe ich als letztes gesagt? Dass Ihre Mutter mit Ihnen im Zirkus war. Sie machte ein Kunststück mit ihrem Hut und wurde anschließend von einer Windböe hinweggefegt. Oder nicht? Ach, mach dir nichts draus, das ist kein großer Verlust. Aber du warst ein großer Verlust für mich. Sprechen wir nicht davon. Ganz wie es Ottermann vorausgesagt hatte, löste sich meine Mutter in Luft auf. Ein Luftschiffer mit den irreführenden Initialen WHO aus Shady Grove, Arkansas, erfüllte ihre Träume von Amerika auf überraschende Weise. Und das, obwohl man ihr nicht einmal die Ausreiseanträge ausgehändigt hatte. Sie fuhr dessen ungeachtet in den Reisevorbereitungen fort und schlug gerade, als der Ballast das Hinterhaus traf, die englische Vokabel für Reiseversicherungspolice nach. Daraufhin verließ sie uns mit unbekanntem Ziel. Wie kommst du denn darauf? Dann eben Klartext. Als dein dritter halbjährlicher Besuch ausblieb, hat sich deine kleine Tochter alleine auf die Reise in die Stadt gemacht, um nach dir zu sehen. Das Hinterhaus lag in Trümmern und Hansens Mutter rief mir vom Fenster aus ihr tief empfundenes Beileid zu. Aber ich bin nicht ums Leben gekommen. Das freut mich zu hören. Aber mir ist es so lieber. Was bist du nur für eine Krähe geworden? Wir müssen aneinander vorbeigefahren sein. Zurück in der Stadt wusste niemand etwas von dir. Hansens Mutter lag immer noch im Fenster und feixte mich an. Aber zwei Tage später ist auch das Vorderhaus ganz gut getroffen worden. Wahrscheinlich hast du noch jahrzehntelang mit irgendeinem Friedrich II. In dieser Stadt gelebt. Das sage ich dir nicht. Inzwischen hatte sich eine große Stille über der Stadt ausgebreitet. Die Stille war so groß, wie die Straßen leer waren. Sogar die Busspuren waren verschwunden. Genau genommen sah man nicht einmal die Straßen. Vielleicht war nichts zu hören, weil nichts zu sehen war. Wenn nicht alle Zeichen trugen, war jedoch das Umgekehrte der Fall. Die Hierarchie der Laute hatte das Sichtbare vollständig aufgesogen. Es war nichts zu sehen, weil nichts zu hören war. Der Verkehr übertönte die Fußgänger, die mit ihren Gesprächen und ihrem Trappeln auf den Gehwegen das Rascheln der Tüten und Taschen übertönten. Diese wiederum nahmen dem Gluckern des Benzins in den Treibstoffleitungen der Autos jede Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, so dass nichts Erkennbares übrig blieb, außer meiner Rede. Denn meine Rede hatte den Verkehr übertönt. Das war das einzig Erstaunliche an diesem sanften Sommerabend. Sie hörten? Das einzig Erstaunliche an einem sanften Sommerabend. Eine Radioerzählung von Dieter Philippi. Rose, Ulrike Grote. Zilli, Katrin Klein. Männlicher Zuhörer, Wolfgang Krasnitzer. Friedrich, Daniel Morgenroth. Ottermann, Henning Schlüter. Hans, Ulrich Wildgruber. Hansens Mutter, Evelyn Maika. Herr Kieler, Dietmar Müß. Kollege, Wolfgang Kaven. Ton und Technik Peter Nielsen und Anja Quias. Regieassistenz Katrin Krämer. Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Rüdiger Krämer. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahr 1994.